Ja, aber was ist, wenn ich dann nicht mitmachen will? Boah. Das ist doch eine freiwillige Selbstverpflichtung, da musst du mitmachen. Was? Naja, erst bist du gefragt, ob du dich freiwillig selbst verpflichtest, und dann bist du nicht mehr gefragt. Dazu gehören vor allem drei Punkte. Für ihr alle Nutzer werden einfach und leicht erkennbare Stasi-Außenstellen geschaffen, wo Volksschädlinge ohne Probleme angezeigt werden können. Alle Beschwerden werden umgehend durch spezialisierte MFS-Fachkräfte geprüft und strafbare Inhalte und solche, die als sozialismusgefährdend eingestuft sind, werden unverzüglich, das heißt in der Mehrzahl innerhalb von 24 Ostmark entfernt. So einfach ist das nämlich. Ja, stimmt, das passt aber auf jeden Fall wie Faust aufs Auge eigentlich. Also, ich glaube, die Heinis sind auch echt froh, so dass das Einzige, was wahrscheinlich früher schlecht war, war, dass diese beschissenen Briefe immer irgendwie aufgedampft werden mussten. Und das kriegt man mittlerweile alles leichter hin. Meine Güte, ey.